Die rätselhaften Ereignisse begannen am 8. November, und zwar mit jenem sonderbaren Geräusch, das der Matrose gehört zu haben behauptet. Etwa um 3 Uhr morgens weckte ihn ein Unbehagen, ein ekelhaftes, frostiges Gefühl. Es klang wie Ohrenklingen oder wie eine Äolsharfe, etwa so, als bebte die Luft wie eine straff gespannte Saite. Ärgerlich darüber stand er auf. Er trat vor sein Haus, die Töpferhütte, die einschichtig über der Ortschaft Schweigen am Waldrand kauert, blickte zu den Wolken auf. Am Brunnen füllte er seinen Krug mit Wasser, dann ging er ins Haus zurück, um Kaffee zu kochen. Aber werfen wir erst einen Blick auf die Karte. Das hier ist Schweigen. Hier, südlich davon, liegt Kahldorf. Von Westen her schiebt sich ein Hügelrücken, das Ebergebirge, an Schweigen heran. Die Straße von Kahldorf nach Schweigen führt um den Berg herum. Hier, bei dieser Kurve südlich von Schweigen, befindet sich der verdächtige Ziegelofen. Und nun zurück zur Sache. Gegen 10 kam Hans Höller, der Sohn des Großbauern Höller, mit seinem Motorrad nach Schweigen, betrat den Frisiersalon des Ferdinand Zitter und warf sich breitschenkelig in einen der Stühle. Rasieren! Sofort! Die Irma kommt gleich. Die Irma ließ sich wie immer bitten. Also entschloss sich Ferdinand Zitter, Herrn Höller inzwischen einzuseifen. Dabei strich er ihm über die Wange, um die Härte des Bartes zu prüfen. Und da erschrak er. Das Gesicht fühlte sich kalt und teigig an, wie das Gesicht einer Leiche. Dann hat ihm die Irma die Arbeit abgenommen. Fräulein Irma, ich lade Sie zum Tanz in die Traube ein. Ja, vielleicht. Ja, gern. Aber Sie müssen mich von's Haus abholen. Dem Friseurladen schräg gegenüber befindet sich das Haus der Familie Suppan. Hier hauste Karl Maletta, der Fotograf. Im 3. Jahr nach der Niederlage oder Befreiung war er bei den Suppans aufgetaucht. Er mietete das eine der beiden Mansardenzimmer. Das andere war schon an Fräulein Jacobi, die neue Lehrerin, vergeben. An jenem Samstag begab er sich kurz nach 12 in die Traube, um dort zu speisen. Franz Binder, als der leibhaftige Biergott hinter der Theke thronend, begrüßte ihn wie immer. Maletta setzte sich an jenen Tisch, an welchem auch der Lehrer zu speisen pflegte. Wie geht es? Danke, gut. Es gibt heute Schweinernes. So. Oder Kalbsbraten. Aha. Bekommen Sie eine Suppe? Ja, bitte. Im Wirbel ihres Winterdirndls fuhr die Kellnerin hinaus, und als sie nach 5 Minuten wiederkam, knallte sie einen Teller Suppe auf den Tisch. So heftig, dass die Brühe überschwappte. Hallo, Fräulein. Fräulein, der Löffel fehlt. Und ausgeschüttet haben Sie auch. Ich werde Ihnen den Löffel besorgen. Bleiben Sie gefälligst sitzen, oder wollen Sie mich korrigieren? Was haben Sie denn? Sie sind so gereizt. Hallo, Fräulein Rosi. Der Herr Maletta bittet um einen Löffel. Die Kellnerin kam. Aber sie brachte keinen Löffel, sondern das schmutzige Geschirr, das sie von anderen Tischen abserviert hatte. Und weil der Wirt gerade nach ihr rief, stellte sie es dem Fotografen direkt vor die Nase. Jetzt langt's mir. Was kostet die Suppe, die über den Tisch fließt und ich gar nicht habe essen können? 1,50. Maletta gab dem Wirt Franz Binder das Geld und ging. Als er auf den Flur hinaustrat, hörte er die Schritte Hertha Binders und wartete zwischen der Gaststube und der Fleischbank. Nicht einmal beim Essen hat man Ruhe. Sie wissen doch, dass jetzt geschlossen ist. Ausnahmsweise, was wollt ihr denn haben? Behext von Herthas Hinterbacken, behext von dieser fleischlichen Provokation, tappte er ihr nach zum Ladentisch, hinter dem ihre Schenkel nun verschwanden. Was darf's also sein? 20 Decker Braunschweiger. Aber die Wurst da nehme ich nicht, die ist fleckig. Fleckig wo? Hier. Na, überall. Das ist nur vom Pfeffer. Glaube ich nicht. Und stinkt. Stinkt wie ein alter Fetzen. Das vertragen vielleicht Sie, ich nicht. Was bilden Sie sich denn ein? Glauben Sie denn, ich hänge Ihnen was Verdorbenes an? Aber bitte, kaufen Sie Fressen anderswo. Die Wurst ist nun aufgeschnitten, die kann ich nicht mehr zurücknehmen. Maletta zog das Portemonnaie und zahlte. Dann wandte er sich dem Ausgang zu. Ihre Wurst! Was soll ich damit? Für die Hunde. Als nun Maletta aus dem Torweg trat, kam ihm auf dem Gehsteig Konstantin Ukrutnik, 1,90 Meter groß und ein Prachtstück von einem Mann mit Röhrenstiefeln, entgegen. Er blieb übers Wochenende hier. Er wohnte in der Traube, wo er ein ständiges Zimmer hatte. Für Hertha Binder, die Tochter des Wirtes, interessierte er sich bereits. Wir bleiben hier. Wir bleiben wir. Wir bleiben die Alten. Was auch immer kommen mag. In der Traube saßen die Hüte auf dem Kopf zwei bärtige Männer, tranken Most und sogen an ihren Pfeifen. Alois Habergeier, der Jäger, und Rotschädel Vinzenz, der Holzmeister. Aber man muss den Anschluss finden. Man muss mit der Zeit gehen. Sehr richtig, man muss mit der Zeit gehen. Im Übrigen, ihr wisst ja, ich bin niemals dafür gewesen. Ich sag mir heute immer, Befehl ist Befehl. Und wenn er geht, dann klapp. Ja, mein Lieber, die Zeit geht weiter. Man muss vergessen können. Heute so, verstehst du? Und morgen so. Das ist die Politik. Das ist die Zeit. Mitmachen. Immer schön mitmachen. Das ist die Politik. Das ist das Geschäft. Aber wir bleiben die Alten. Wir bleiben wir. Maletta hatte Schweigen verlassen und kehrte etwa um 7 von seinem Spaziergang zurück. Vor dem Haustor blieb er sekundenlang stehen und öffnete das Tor. Auf den ersten Stufen der Treppe traf er dann Fräulein Jacobi, die ihm von oben entgegenkam. Was ist denn? Nichts, was soll sein? Warum schauen Sie so? Hab ich geschaut? Ja. Das weiß ich gar nicht. Na, umso besser. Für wen? Für beide. Gehen Sie tanzen? Natürlich. Kommen Sie nicht auch? Sie machen schlechte Witze. Er zwängte sich an ihr vorbei und trat in sein Zimmer. Ihm erschien die Mansarde trostlos wie immer. Das Bett, der Waschtisch, der Apparat. Der schon seit Tagen ungeheizte Ofen. Der Schrank, der die Tür zu Fräulein Jacobi verstellte. Von den Wänden starrten die Fotografien herunter. Sie blickten auf Maletta. 1000 wesenlose Visagen. Vieh. Vieh. Töten. Irgendwen töten. Dieser Gedanke, fremd wie sonst nichts, saß jäh in seinem Gehirn. In der Traube wurde inzwischen tüchtig getanzt. Die Transpiration war reichlich und die Luft eine dicke, wogende Masse aus den verschiedensten Körperdünsten. In den Pausen, die man sich gönnte, wurde gesoffen, geblödelt, geknutscht. Oder die Burschen stimmten ein Soldatenlied an. Die Älteren, also die, die den Krieg noch mitgemacht hatten, schauten auf einmal wie unter Stahlhelmen, als kauerten sie noch immer im Graben, bereit, einen Angriff abzuwehren. Forstadjunkt Strauß erhob sich und ging hinaus, um harren zu lassen. Als er vor die Tür trat und sorgfältig eines der Motorräder besprengte, gewahrte er auf der anderen Seite der Straße die schwarze, bewegungslose Gestalt eines Mannes. Als er dann fertig war, torkelte er über die Straße. Hey! Wer lungert denn dort herum? Der Matrose! Ja, warum nicht? Was treibst du denn hier? Du spionierst wohl. Ihr seid nicht so wichtig und interessant, dass einem so etwas einfallen könnte. Möchtest du nicht mit den Weibern tanzen? Ich schau mir lieber den Mond an. So, so. Das ist wichtig. Es macht mir Spaß. Dann schau ihn dir an und leg mich am Arsch. Drinnen stimmten sie wieder ein Soldatenlied an. Jedoch es wurde nur noch ein blödes Gelalle. Und auch das Maurerklavier begleitete falsch. Plötzlich traf Hans Höller den Fuchsenschneider mit einem gehässigen Blick. Dieser starrte zurück. Na was? Was ist jetzt? Jetzt verlot! Geh du Herumtreiber! Jetzt Vollpelz, komm her! Danke, lieb, hör auf! Was ist an? Was ist los? So! Da hatten sie sich schon. Stühle stürzten um, Glas zersplitterte. Die beiden Burschen waren bereits ein Knäuel. Hätte sie nicht Ukrutnik getrennt, sie hätten mit Wollust einander die Schädel zertrümmert. Und es wäre endlich einmal etwas geschehen. Immerhin, es gab das Signal zum Aufbruch. Als einer der Ersten verließ Hans Höller das Haus, hatte sich auf seine Maschine geschwungen, gab Gas und sauste los. Der Matrose war an den letzten Gehöften der Ortschaft vorbei. Was beunruhigte ihn? Er blieb bei der Abzweigung, die steil bergan zu seiner Hütte führte, stehen und lauschte. Das Geräusch schien vom Ziegelofen herzukommen. Und als er näher und näher kam, entdeckte er das Motorrad. Heda, ist da jemand? Und plötzlich sah er den Mann. Er stand abgewandt, reglos an einem der Fenster, klammerte sich in schlaffer Haltung an das Gemäuer. Du! Der Matrose tappte die Hände voraus in die Dämmerung, stieß unvermittelt gegen den Körper des Mannes. Er zündete ein Streichholz an. Es starrten ihm blicklos die Augen Hans Höllers entgegen, aufgerissen vom Tod. Das war der erste Schlag aus dem Dunkel. Herzschlag, nannte es der Amtsarzt, der Hans Höllers Leichnam untersuchen musste. Fünf Halbe und sieben Schnäpse hat er getrunken. Und eine Stunde später war alles vorbei. Am nächsten Tag, bei Einbruch der Dämmerung, kamen im Wirtshaus fünf Männer vom Stammtisch zusammen. Der Gemeindevorsteher Franz Zopf, der Gemischtwarenhändler Franz Zotter, Bäckermeister Hackel, ein Sozialist, Alois Habergeier, der Jäger, und Johann Schreckenschlager, der Sägewerksmeister. Ja, es ist schon eigenartig, wie das oft zugeht. So ein Bärenlacke. Die jungen Leute, die sind nichts mehr wert. Die haben alle keinen Kern. Das ist es. Wie meinst du denn das? Na, so wie ich es gesagt habe. Oder glaubst du vielleicht, dass ein Motorrad ein Kern ist? Wer keinen Kern hat, der kommt in so Sachen hinein. In was für Sachen? Nein, so Sachen wie die. Da glaubst du wirklich an den Herzschlag? Da stinkt doch etwas. Muss doch ja jeder riechen. Ich meine halt, wenn der Amtsarzt gesagt hat, dass ihn der Schlag getroffen hat, dann soll man das gelten lassen. Na, eines möchte ich wissen. Was hat er beim Ziegelofen zu suchen gehabt? Da trat, zuerst noch kaum beachtet, der Forstadjunkt Strauß ins Lokal. Um was geht's denn? Ah, Sie reden über den Höller. Ja, ja, der Höller Hans. Wie der Teufel ist er gefahren. Ein feiner Kerl war er. Schade um ihn. Denkt doch einmal nach. Der Höller hat hier getanzt. Dann hat er den Fuchsenschlager verdroschen. Dann ist er hinausgegangen, hat sich auf seine Maschine gesetzt und ist losgefahren. Gesund wie immer. Nicht einmal besoffen war er. Na, und eine halbe Stunde später liegt er tot im Ziegelofen. Und wer hat ihn gefunden? Der Matrose. Jawohl. Und was mir am meisten zu denken gibt, derselbe ist vergangene Nacht, während wir hier getanzt haben, da draußen vorm Haus umeinander gestanden. Der Amtsarzt hat gesagt, dass ihn der Schlag getroffen hat. Und ich meine, der wird es ja besser verstehen als wir. Aber was für ein Schlag? Der trifft einen nur bei der Töpferhütte. Aber er war doch im Ziegelofen. Ja, freilich. Nachher. Damit es geheimnisvoll ausschaut. Himmel, Herrgott, noch einmal, seid ihr denn alles am Narrenspuren? Ihr könnt doch nicht sagen, dass ihn wer umgebracht hat. Ruhe! Wir müssen zusammenhalten und Ruhe bewahren. Die Sache wird sich aufklären, so oder so. Ich könnte mir schon denken, was ihn dorthin gezogen hat. Er hat halt immer wieder nachschauen müssen. Und ich kann mir auch denken, warum ihn der Schlag getroffen hat. Die Toten haben Hunger. Man soll sie halt füttern. Was will er damit sagen? Aber Geier. Was will er damit sagen? Der Bub muss sich vor etwas gegraust haben. Damals. Bei der Ortswacht. Mein Gott, er ist noch ein Kind gewesen. Ja, ja, damals in diesen bewegten Jahren hat sich mancher das Herz ruiniert. Ich muss jetzt gehen. Kommst du mit, Schreckenschlager? Wir haben den gleichen Weg. Als man drei Tage später Hans Höller begrub, stand Gendarmeriewachtmeister Habicht auf dem Friedhof etwas abseits und starrte über die Trauergäste hinweg. Und als die Zeremonie beendet war, begab man sich zum wohlverdienten Leichenschmaus in den Gasthof. Doch Wachtmeister Habicht kehrte zurück auf das Postenkommando. Und einer plötzlichen Eingebung folgend öffnete er die Schreibmaschine, spannte einen Vordruck ein und lud für Freitag, den 14.11., den Matrosen vor. Name? Johann Unfreund. B? Johann Unfreund. Geboren? In Schweigen, das wissen Sie doch. Alter? 46 Jahre. Beruf? Ich übe keinen aus. Sie machen doch Töpfe und Gartengeschirr. Ja, ich tue das zu meinem Vergnügen. Ah, Sie haben es also nicht nötig? Nein. Kann man erfahren, wovon Sie leben? Ich beziehe eine Rente. Sie sind früher Matrose gewesen, nicht wahr? Irrtum, ich war Steuermann. Steuermann zur See. Also Steuermann, hier behaupten alle, Sie wären Matrose. Es handelt sich nur um den Höller. Mir ist der Verschiedenes nicht ganz klar. Sie haben damals angegeben, er wäre an einem Fenster gelehnt und ist erst umgefallen, als Sie ihn angefasst haben. Ja, so ist es gewesen. Aber in Zukunft werde ich nicht mehr den Sherlock Holmes spielen, da werde ich schleunigst heimgehen und mir die Decke über den Kopf ziehen. Bitte, das steht Ihnen frei. Jetzt aber haben Sie ausnahmsweise die Freundlichkeit und sagen mir, wie der Hans Höller am Fenster gelehnt ist, in welcher Haltung. Wenn einen der Schlag trifft, von mir aus, aber so einen jungen Kerl? Und dann ausgerechnet im Ziegelofen? Da stimmt doch etwas nicht. Es hat ganz natürlich ausgesehen. Nicht so, als ob er im Fallen dort Halt gesucht hätte? Nein, ich sage doch ganz natürlich. Er muss drinnen etwas beobachtet haben. Oder er hat sich durch die Maueröffnung mit wem unterhalten. Dann hat ihn der Schlag getroffen. Ja, ja, schon. Aber da fehlt doch noch etwas. Todesursache Herzschlag, bitte, das ist festgestellt. Aber der Herzschlag muss ja nicht auch eine Ursache haben? Da sieht man es wieder. Gelernt ist gelernt. Ein Laie wäre auf so etwas niemals gekommen. Der Höller ist an das Fenster getreten, hat sich auf das Fensterbrett gestützt, hat in das Innere der Ruine geschaut, hat die Augen aufgerissen und jetzt, verstehen Sie mich recht, jetzt muss etwas geschehen sein. Jetzt muss etwas eingetreten sein, was sein Herz zum Stillstand gebracht hat. Was ist das gewesen? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Sind wir jetzt fertig? Ja, Sie können jetzt gehen. Als der Matrose 1946 nach 30-jähriger Irrfahrt heimgekehrt war, war ihm sein Heimathafen fremder begegnet als irgendein Land auf der anderen Seite des Erdballs. Freilich, die Töpferhütte, das Haus seiner Eltern, war noch wie einst an der Böschung des Berges gehangen. Doch die Mutter war noch während des Krieges dieser herrlichen Welt entronnen. Und 7 Monate später, im Frühling des Zusammenbruchs, hatte sein Vater Selbstmord begangen. Jawohl, er hatte sich aufgehängt und ihm, seinem einzigen Sohne, dies Haus hinterlassen. Und in dem Hause eine Töpferscheibe, damit der Sohn auf ihr sein Leben drehe, bis es auch ihm zum Halse herauswachsen mochte. Ja, ich verstehe dich, Vater. Deine Frau war gestorben. Das Haus war leer. Die Landschaft wüst, der Himmel grau und du selber hohl wie die Krüge und Töpfe, die du dein Leben lang erzeugt hast. Da bist du zum Krämer gegangen und hast einen Strick verlangt. Der Matrose dachte zurück an die Seemannsjahre, an die Abende an Bord, an schon halb verschollene Hafenstädte, an Frauen, deren Namen er nicht mehr kannte, an Dirnen, deren Gesichter im Nebel zerflossen. An einem der folgenden Tage beschloss er, in die Ziegelei zu gehen. Da war jenes Fenster, an dem der leblose Körper Hans Höllers gelehnt war. Da ist fein herumgehen, hm? Mit einem Ruck drehte sich der Matrose um. Er hatte 2 Augen auf seinem Rücken gespürt. Hinter ihm stand ein kleiner Mann. Freilich, genauso fein wie anderswo. Ein grausamer Winkel ist das. Warum denn ein grausamer Winkel? Weil den Höller hier der Schlag getroffen hat. Na, wo ist der Höller? Die Gstädten da. Die müsst verschwinden. Die verschandelt ja eh nur die Gegend. Na, hier bleiben doch sämtliche Misthaufen liegen. Die stehen doch hier unter Denkmalschutz. Nicht wahr? Sie glauben es doch auch nicht. Sie glauben auch nicht, dass es Geister gibt. Ich habe noch keine gesehen. Aber dass Ihnen welche erscheinen und dass in Schweigen welche umgehen, das halte ich schon für möglich. Das ist es ja. Man weiß nichts Bestimmtes. Auch Ihrem Vater ist es so gegangen. Ich weiß es genau, warum er sich aufgehängt hat. Was wollen Sie damit sagen? Ihr Vater ist schlau gewesen. Schlauer als wir. Hat er denn gar keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Mir nicht. Ich habe jedenfalls nichts dergleichen gefunden. Sie wissen also nichts? Sie wissen nicht, was da los war? Nein. Was soll denn los gewesen sein? Ach, gar nichts. Habe ich was gesagt? Ich habe nur gedacht. Schließlich sind Sie ja sein Sohn. Die Toten. Die Toten haben Hunger. Sie sind ja verrückt. Und Angst haben sie auch. Mir scheint, hier haben alle Angst. Was Angst? Ihr Vater, der ja, der hat Angst gehabt. Aber wie? Lassen Sie meinen Vater gefälligst in Ruhe. Sie wissen ja schon nicht mehr, was Sie reden. Ja, nicht wahr? Ein alter Trottel bin ich. Aber warten Sie nur, Sie werden schon noch an mich denken. Der junge Höller, der hat es gewusst. Und deshalb hat er sterben müssen. Oder was glauben denn Sie? Sie müssen es doch auch gesehen haben. Sie selber haben ihn doch gefunden. Ja, allerdings. Seine Augen. Haben Sie nicht seine Augen gesehen? Ich bin bei ihm in der Totenkammer gewesen. Ich habe ihn mir lange angeschaut. Solche Augen hat nur einer, der etwas ganz Entsetzliches. Am späten Nachmittag pilgerte der Matrose nach Schweigen zum Grab seines Vaters. Dieses befand sich, wie es bei Selbstmördergräbern der Brauch ist, außerhalb der Friedhofsmauer, auf einer Art Miststätte, wo Kränze, Schleifen und rostige Kranzgerippe in fahlen Haufen abgelagert waren. Auf dem Heimweg, durchnässt und durchfroren, spürte er plötzlich ein starkes Verlangen nach Schnaps. Im Kramladen des Franz Zotter brannte noch Licht. Slivovitz. Leider ist ausgegangen. Cognac. Leider ist auch keiner da. Whisky. Nein, sowas führen wir nicht. Ja, hol mich der Teufel, was habt ihr denn dann? Nur so ein seltsam gefärbtes Zeug war auf Lager. Ein Jäger lachte auf dem Etikett. Im Laufe des Abends trank der Matrose die Flasche leer. Und als er besoffen ins Bett fiel, hatte er den Entschluss gefasst, den alten Schmied so bald als möglich zu besuchen. Nicht um seinen selbstgebrannten Slivovitz zu trinken, sondern um Näheres über den Mann zu erfahren, der sich im Dachstuhl des Schuppens aufgehängt hatte. Dass das Ende Hans Höllers in Dunkel gehüllt blieb, damit hatte man sich abgefunden. Alsbald herrschte abermals Langeweile in der Gemeinde. Das bewirkte vermutlich dies widerwärtige Wetter, Regen, der beständig sein Schlummerlied vorsang. Auch Maletta dürfte in diesen verregneten Wochen gewaltig von der Langeweile angegähnt worden sein. Er hätte sonst kaum vom Lehrer ein Buch zum Lesen geborgt. Es war schwarz, als sei es geteert oder verkohlt. Eine Bibel? Keine Bibel. Irgendein wissenschaftliches Werk. Kuriöse und nutzbare Anmerkungen von Natur- und Kunstgeschichten. Zusammengestellt von Canold, 1728. Aha. Alt. Donnerwetter. Am Morgen des 6. Dezember schien sich das Wetter ein wenig beruhigt zu haben. Dies bewog den Matrosen zu unverzüglichem Aufbruch nach Moos. Das Haus des Schmieds lag abseits auf einem Hang inmitten von Zwetschgenbäumen. Ja, sowas. Sehen muss? In einem Schupfen hinter dem Hause, wo man die Schnapsbrennerei betrieb, entdeckte er endlich den Schmied. Tja, man zieht halt herum. Man hofft, dass es woanders schöner ist. Ach so. Ja, ist eh wahr. Komm. Komm, kriegst du Schnaps. Wissen Sie, warum sich mein Vater das Leben genommen hat? Na, keine Ahnung. Wissen Sie, was im Ziegelofen los gewesen ist? Damals? Damals ist viel los gewesen. Am besten, man spricht nicht davon. Denn man weiß nichts Bestimmtes. Die Menschen sind hohl. Sie sind wie im Herbst die verlassenen Vogelnester. Man kann in sie hineintun, was man will. Sie saßen im Herrgottswinkel. Draußen der blaugrau verwesende Tag. Der Tag mit schwarzen Totenflecken. In der Stube das Feuer am Herd, das sein Flackern gegen die Wände warf, und auf dem Tische der Schnaps in den Gläsern. Dann machte sich der Matrose wieder auf den Heimweg. Der Schmied ging mit ihm. Sie hatten einander untergehakt. Beide hatten sie Fahnen von Alkohol. Pass auf. Du kannst einen Abschneider gehen. Wenn du an der Scheune da unten vorbei bist, dann gehst du nicht nach rechts, sondern links durch die Felder. Dort unten ist nämlich ein Steig und der führt quer durch den Wald. Und wenn der Wald dann aufhört, dann siehst du unten rechts eine Kapelle. An dieser Kapelle gehst du vorbei und kommst dann oberhalb der Brücke, wo der Weg zum Forsthaus abzweigt, wieder auf die Straßen. Der Matrose trabte eiligen Schrittes dem Dunkel entgegen. Und wofür ist das Ganze gewesen? Schnaps hast du freilich getrunken. Aber gescheiter als vordem bist du jetzt auch nicht. Er weiß was, gewiss. Aber er gibt es nicht her. Er schenkt einem Slivovitz ein, aber er sagt nichts. So. Und jetzt Schluss damit. Lass Schweigen, Schweigen und Geschwätz, Geschwätz sein. Dieses Misstrauen gegen den eigenen Vater ist eine Gemeinheit. Er wandte sich nach links. Er tastete sich am Straßenrand weiter und packte im selben Moment einen kantigen Klotz. Es war der erste Pfeiler des Brückengeländers. Er lehnte sich dagegen. Inmitten der Finsternis entdeckte der Matrose jetzt ein Licht, einen kleinen rötlich glimmenden Funken, der sich langsam auf und ab bewegte. Ein Mensch rauchte hastig eine Zigarette. Im gleichen Augenblick kam auf dem Wege vom Jägerhaus her ein anderer Mensch gegangen. Na endlich. Ich hab dir schon Angst bekommen, du hier. Da ist es grad recht. Ich kann's nicht brauchen, dass uns leicht wer zuhorcht. Bist du über die Brücken kommen? Na, warum? Na ja, ich hab mir's eingebildet. Hör zu, wir müssen wegen dem Alten sprechen. Der redet wieder überall herum. Dagegen muss man was machen, gell? Sonst passiert auf hier unten auch ein Unglück. Ja, aber da kann man eigentlich nur eins machen. Fragt sich nur, wie man es anstellt. Wach zu, da fällt mir gerade was ein. Da stieß der Matrose mit seinem Absatz gegen Schotter, der am Straßenrand ganz locker lag. Und aus. Die beiden Kerle waren jäh verstummt. Der Matrose zögerte eine Sekunde, dann ging er wie irgendeiner an ihnen vorbei. Bewegungslos standen die zwei wie zwei abgestorbene Bäume. Das geschah in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember. Und plötzlich war Weihnachten da. An diesem total verregneten heiligen Abend wartete auch Maletta auf einen Erlöser. Er lauschte in sich hinein. Aber umsonst. Die Weihnachtsstimmung wollte nicht kommen. Weihnachten? Leg mich am Arsch. Verbrecher. Lauter Verbrecher. Diebe, Mörder. Als harmloses Almvieh getarnt. Oder bin ich der Verbrecher, weil ich sie umbringen möchte? Bei Gott. Sie haben mir nicht viel getan. Hin und wieder über mich gelacht. Und wenn Sie meinen, ja, ich sei ein Künstler. Nicht einmal ein Matrose. Nur ein Erfolgloser, nur ein verbitterter Niemand. Irgendeiner, der Maletta heißt. Da packte er den Mantel und stürzte hinaus, tappte im Dunkel tastend die Stufen hinab, stieß die Haustür auf. Nacht und Nässe fauchten ihm entgegen. Zu dieser Stunde saß auf dem Postenkommando Wachtmeister Habicht und hielt ein Schriftstück in das Licht der Schreibtischlampe. Es handelte sich dabei um sein Weihnachtsgeschenk, um den Befehl, nach einem entsprungenen Häftling zu fahnden. 37 Jahre, 1,73 Meter groß, angegrautes Haar, blaue Augen, ovales Gesicht und Zahnprothese. Ist charakteristisch. Es ist charakteristisch. Ein ovales Gesicht haben alle Menschen, blaue Augen und graues Haar haben viele und 37 Jahre sind auch viele alt. Aber vielleicht trägt er noch immer die Kleidung der Anstalt. Das schwarz-weiß gestreifte Zeug. Dann legte er das Stück Papier zusammen und schob es zwischen die Seiten seines Kalenders. Der Regen sprang aus der Finsternis gegen Maletta los, der über die Straße durch die Bäume zur Linken und Rechten ging. Dann platschte er aufspritzend gegen die Mauer des Hauses. Bei den Suppans in der Küche brannte Licht. Nach kurzem Zögern klopfte er an und trat ein. Ich möchte nur fröhliche Weihnachten wünschen. Ach so? Na ja. Und darf ich meine Schuhe an den Herd stellen? Und den Mantel zum Trocknen aufhängen? Aber ja. Da ist eh eine Schnur gespannt. Da können's den Mantel drüber hängen. Wieso sind's denn so nass geworden? Wieso? Es regnet doch in Strömen. Ja, freilich. Aber Sie haben ja draußen nichts verloren. Oder wollten Sie etwa den Regen fotografieren? Weihnachtsspaziergang. Den mache ich immer. Ungefähr so wie der Faust seinen Osterspaziergang. Da begegnet ihm nämlich ein Hund. Und damit Sie es wissen, in dem Hund, der dem Faust begegnet, versteckt sich der Teufel. Wo darf ich die Schuhe hintun? Dort neben dem Herd, wo die anderen Schuhe stehen. Donnerwetter, das sind ja zwei Tanks. Die gehören dem Fräulein Jakobi. Die ist gestern auch nass gewesen. Die haben nämlich Schulausflug gemacht. Ja, die hat einen Ausflug gemacht. Die waren auf dem großen Eberberg. Bei diesem Wetter? Sind die verrückt? Die wollten Skifahren. Sie ist nass gewesen bis auf die Haut. Da kann man sich vorstellen, wie erst die Kinder nass waren, die ja nicht so ausgerüstet sind und keine so festen Schuhe haben wie sie. Aber sie hat halt gesagt, richtigen Jungs und Mädels schadet das nichts. Die Kinder müssten abgehärtet werden. Das wäre nämlich die Ertüchtigung. Und heute Mittag ist sie heimgefahren. Über die Feiertage. Na also, das ist ja ein Weihnachtsgeschenk. Da kann ich morgen einmal länger schlafen. Auf Socken tappte er langsam die Treppe empor und wankte völlig erschöpft in seine Mansarde. Auf dem Nachttisch lag das schwarze Buch. Er zog sich aus, koch in sein Bett und löschte die Lampe. Aber der Schlaf, der Erlöser, wollte nicht kommen. Der Matrose hatte zu Abend gegessen und dann die Lampe gelöscht. Nun saß er da und rauchte seine Pfeife, wie er es auch sonst zu tun pflegte. Aber plötzlich beugte er sich vor, denn er hatte vom Walde her Schritte zu hören geglaubt. Es wurde heftig an die Tür geklopft. Er eilte auf den Flur und machte auf. Das Licht aus der Stube fiel auf einen Mann, der draußen stand und den Mund aufriss, als schreie er. Es war der alte Schreckenschlager, der Sägewerkmeister. Das Licht fiel ihm direkt in den offenen Mund. Leih mir Streichhölzer. Die Laterne ist mir ausgegangen und meine sind nass. Er setzte den Fuß auf die Schwelle. Plötzlich drängte er sich herein und schlug die Tür hinter sich zu wie ein Verfolgter. Ja, sogar den Riegel schob er vor. Der Matrose gab ihm eine Schachtel Streichhölzer von der Kommode. Dankeschön. Mitten im Wald ist sie mir ausgegangen. Was gibt es denn jetzt, um diese Zeit im Wald zu tun? Ach Gott, wenn man allein ist, wie ich. Na also, brennt ja schon wieder. Also, jetzt erzählen Sie, was ist mit meinem Vater los gewesen? Sie wollen doch wissen, warum er sich umgebracht hat. Im selben Moment hatte er etwas gehört. Er tat einen Satz zum Fenster hin und hatte es schon aufgerissen. Schwarz und nasskalt stürzte die Nacht in die Stube. Wer ist das? Wir. Wer wir? Abergeier und Rotschädel. Hölle und Teufel, was treibt ihr da draußen? Nix. Aha, ihr geht nur spazieren. Kommt mal herein, ihr beiden. Ja, sowas, wen trifft man denn da? Was machst denn da hier? Bist ja ganz nass. Schluss mit dem Theater. Ja, Donnerwetter, wer redst denn du mit uns Alten? Na, wie man mit Leuten redet, die anderen Leuten bei Nacht in die Stube hineinschauen. Ihr wollt mir aber für blöd verkaufen, ihr drei. Wir sind vorbeigegangen. Darf man an deiner Hütte nicht mehr vorbeigehen? Darf man nicht mehr über den Berg gehen da hier? Ja, aber freilich. Auf dem Weg. Wir sind abgekommen. Und wenn hier das Licht brennt, kommt ihr nicht vom Weg ab. Außerdem habe ich ja eure zwei Nasen am Fenster gesehen. Hör zu, du hast vollkommen recht. Wir haben hereingeschaut. Die Sache ist nämlich die, wir haben da oben eine Laterne gesehen. Und auf einmal ist sie fort gewesen. Na, und das hat uns halt interessiert, wer da geht. Denn das ist ja etwas sonderbar. Und wir haben uns halt gedacht, das bist vielleicht du. Und da wollten wir halt nachschauen, gell ja? Ich glaube zwar kein Wort davon, aber bitte. Und jetzt, gute Nacht allerseits. Und euren Freund, den nehmt gleich mit. Der scheint sich nicht ganz wohl zu fühlen. Den hat der Regen weich gemacht. Hat er leicht Angst gehabt, unser Alter? Na, der hat da beständig vor irgendetwas Angst. Vor dem Wind, vor den Wolken, vor Toten, die umgehen. Auch vor dem Ziegelofen hat er Angst. Dort unten sei was los gewesen, meint er. Du Schreckenschlager, hast du vor irgendetwas Angst? Nein. Na also, er hat keine Angst. Dann komm, deine Laterne brennt ja jetzt wieder. Der Matrose warf hinter den dreien die Tür zu und riegelte ab. Dann kehrte er an seinen Herd zurück. Er starrte traumverloren in die Glut. Und plötzlich war die Erinnerung da. Er stand an ein Brückengeländer geklammert. Hör zu, wir müssen wegen dem Alten sprechen. Der redet wieder über herum. Dagegen muss man was machen, gell? Na ja, aber da kann man eigentlich nur eins machen. Dann ging das Jahr zu Ende und auch der Regen hörte plötzlich auf. Ein kalter Ostwind hatte sich erhoben. Der Wind wurde zum Sturm. Er holte sich den Rauch aus den Kaminen, er zerriss den Rauch in kleine Fetzen. Dann fuhr er die Straße entlang auf den Eberberg los und rempelte in der Töpferhütte die Tür auf. Kopfschüttelnd ging der Matrose hinüber und machte sie wieder zu. Der Wind, der Viehtreiber, der alte Wolkenficker. Nach dem Mittagessen in der Traube, das er wie immer unter der Aufsicht des Lehrers eingefüllt hatte, begab sich Maletta zum Friseur. Denn die Zeit geht dahin, und wenn sich auch sonst nichts ereignet und auch sonst nichts weitergehen will, das Haar wächst, zwar lautlos, aber auf jeden Fall weiter. Nix ist. Aus ist, verstehst? Ein anderer Kunde befand sich gerade im Aufbruch. Das war unser Holzmeister. Rotschädel Vinzenz mit Namen. Wenn's aus ist, ist aus. Wenn's hin bist, bist hin. Da kommen keine Reiter und kein Viech, nicht? Da kommt der Totengrub und hat den Gruben. Und es soll auch aus sein. Es soll auch aus sein. Ist eh nicht schuld. Dann trat er hinaus in den Frost und knallte die Tür ins Schloss. Maletta lehnte sich im Stuhl zurück. Bitte Haare schneiden, recht kurz. Besonders deinem Genick und über den Ohren. Die Bevölkerung regt sich schon auf über meine Frisur. Maletta stierte wütend in den Spiegel, beobachtete die Veränderung, die mit ihm vorging. Nachricht aus der Geisterwelt. Es scheint sich dort drüben Verschiedenes vorzubereiten. Die Seelen der Toten sind unzufrieden mit uns. Aber die Leute sind stur. Sie wollen nichts merken. Sie wollen die Zeichen nicht sehen. Ich habe die apokalyptischen Reiter gesehen. Kurz nach Sonnenuntergang. Ganz groß. Sie haben ausgesehen wie große Wolken. Gegen Moos sind sie den Himmel entlang galoppiert. Und jetzt kommt das Tier aus dem Abgrund. Ach was, das ist bereits da. Aber? Das Tier mit den zwei Hörnern ist unter uns. Ich gehöre zu den Schafen. Ich muss das Tier nicht fürchten. Wie Sie wissen, bin ich Geisteswissenschaftler. Und ich tue mein Möglichstes. Ich warne die Leute. Nun war das Haar geschnitten. Maletta griff nach Hut und Mantel und warf dem Friseur ein paar Münzen hin. Er querte die Straße und rettete sich in das Haus. Wusste nicht wohin und klopfte schließlich bei Fräulein Jacobi. Ja? Was ist denn? Ich bin es. Darf ich hinein? Bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe mir nur gedacht, ich muss einmal nachsehen, was denn? Wie es Ihnen geht und was Sie so machen. Dankeschön. Mir geht es immer gut. Und was ich mache, augenblicklich lese ich. So? Sie sind also gar nicht verkühlt. Aber mir scheint, ich störe. Wenn ich störe, müssen Sie es sagen. Aber gar keine Spur. Lesen kann ich noch immer. Warum glauben Sie denn, dass ich verkühlt sein müsste? Ach gut, ich habe es eben vermutet, weil Sie unlängst doch so nass geworden sind. Ja, lustig war es trotzdem. Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Natürlich. Und jetzt ist die halbe Schule krank. Ach so, das wissen Sie auch schon. Ich kann das gar nicht begreifen. Ich bin mein Lebtag noch nicht krank gewesen. Ja, Sie sind halt besonders fesch. Das haben Sie damals noch mitbekommen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe noch gelernt, worauf es ankommt. Ich habe gehorchen und habe befehlen gelernt und bei jedem Wetter zu marschieren. Sie haben unerhörte Beine. Die stehen ja da wie der Posten vor der Kaserne. Das glaube ich, dass die marschieren können. Mit meinen Beinen bin ich ganz zufrieden. Die sind auch ganz in Ordnung. Aber ja, das ist ja das Unglück. An Ihnen ist ja alles ganz in Ordnung. Sie sind ein fabelhafter Kerl. Ja, Sie sind prachtvoll gewachsen, Sie haben ein hübsches Gesicht. Sie sind das Urbild einer Kampfjungfrau. Und Sie scheinen auch noch stolz darauf zu sein. Ich frage mich, was muss denn noch geschehen, damit Glaube und Schönheit bei Ihnen in Unordnung kommen? Ich weiß nicht, was Sie da reden. Nehmen Sie mir das übel, dass ich gesund bin und dass ich eine Überzeugung habe? Ihre Überzeugung habe ich nicht mehr. Die hat man mir im rechten Augenblick vergast. Vermutlich 1945. Nein, wesentlich früher. Da waren Sie noch gar nicht einmal beim BDM. Es gibt eine Geisteskrankheit, die lässt sich nur noch durch Genickschuss heilen. Da sind wir einer Meinung. Es fragt sich jetzt nur, was die Krankheit ist und was nicht. Sehr richtig. Aber wer soll das entscheiden? Das entscheidet der Kampf. Nun sehen Sie, wir verstehen uns glänzend. In der Traube ist Silvesterfeier. Hätten Sie nicht Lust, mit mir zu tanzen? Wo wir uns so verstehen? Das wäre doch fesch. Ich werde Ihnen einen Mann beschaffen. Hier laufen ja etliche alte Kämpfer herum. Der wird sich sicher etwas Nettes finden. Und ehe es ihr gelang, eine Antwort zu geben, schlug er hinter sich die Türe zu, eilte hastenden Schrittes die Treppe hinab, nun jeglichen Mutes beraubt, in sein Zimmer zu gehen und stürzte sich aufs Neue in den Wind. Na, also. Und was weiter? Besaufen. Einmal besaufen. Ich werde in die Traube gehen und mich besaufen. Der Matrose war aus der Tür getreten. Wie jeden Abend ist er zum Brunnen gegangen und hat seinen Krug an die Öffnung des Rohres gehalten. Er wandte sich um und spähte zum Waldrand hinauf. Und dann gewahrte er das Zebra. Es stand reglos zwischen den vordersten Stämmen, schon halb von der Dämmerung ausgewischt, und sah ihn aus schreckgeweiteten Tieraugen an. Komm her da! Ich tu dir nichts! Das Zebra schien noch zu zögern. Doch plötzlich krümmte es sich zusammen und huschte dann lautlos aus dem Dunkel hervor und den Hang herauf auf ihn zu. Na also, du dürftest ja wissen, was gespielt wird. Hunger. Hunger. Na komm schon. Er trat ins Haus und das Zebra folgte ihm. Es war ein mittelgroßer, schmächtiger Mann. Er zitterte an allen Gliedern. Vielleicht vor Kälte, vielleicht vor Angst, vielleicht vor Erschöpfung. Seine gestreiften Sträflingskleider, ganz steif von angetrocknetem Lehm, umschlotterten ihn mit dem dürren Gerassel winterlichen Eichenlaubes. 8 Tage lebe ich nur vom Hunger. Ja, man stirbt nicht so schnell. Man kann auch eine Zeit vom Hunger leben, leider. Wir wollen für alle Fälle die Tür verriegeln. Sicher ist sicher. Hast du Angst? Ich weiß es nicht. Du sollst keine Angst haben. Es kostet alles das gleiche Geld. Sieh deine Dreckstiefel aus und setz dich zum Herd. Der Mann kam langsam näher. Er setzte sich auf einen Stuhl, tat mühsam seine Schuhe ab und streckte die nackten Füße gegen den Herd. Wir werden miteinander essen. Und ein paar Socken sollst du auch bekommen und eine Unterhose und eine alte Jacke. Mein Gott, das alles kommt mir vor, als würde ich träumen. Die Stube, der Herd, das Feuer und ich so daneben. Das kommt dir nicht nur so vor, das ist so. Denn du bist ja schon gestorben. Oder glaubst du etwas anderes? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß schon. Schuld an eurer Schweinerei ist immer anderes. Das Schicksal, die Sterne, der liebe Gott und ihr seid die Opfer. Aber du gehörst ja nicht dazu. Du bist ja schon gestorben. Du bist ja kein Mensch mehr. Siehst du, und deshalb sollst du eine Jacke haben und obendrein ein gutes Abendessen. Schuld dran. Schuld dran, dass ich so dastehe, ist der Geruch des verfaulten Laubes. Mir ist es ja nicht schlecht gegangen im Gefängnis. Aber der Laubgeruch aus den Wäldern ist in die Zelle hereingekommen. Es roch nach nasser Erde, nach einem weiten Himmel mit Wolken und Wind. Da bin ich ausgebrochen. Komm, iss jetzt. Ausgebrochen und in den Wald geflohen. Und immer diesen Geruch in der Nase. Wie der Tanzbär den Eisenring. Und dann? Dann kam das andere. Dann kam der Hunger. Dann kam die Kälte. Dann kam die Gleichgültigkeit des Waldes. Dann kam das Entsetzen. Der Winter? Nein, das Entsetzen. Bäume. Nichts als Bäume. Essen wir. Verrecken werden wir noch früh genug. Sie neigten sich gleichzeitig über den Tisch in der hereingebrochenen Nacht, in der das Jahr zu Ende gehen sollte. Und in der nämlichen Nacht befand sich die Ortschaft. Und inmitten der Ortschaft befand sich der Gasthof zur Traube, und dort standen etliche Tische, kleine und große, und an den Tischen saßen verschiedene Leute. An dem Tisch neben der Tür zu der Küche und zu den Aborten lümmelte währenddessen Karl Maletta und hatte bereits das 3. Glas Rotwein vor sich. Herr Binder, noch 1/4. Der Rude, der ist prima, was? Maletta riss die Augen mühsam auf. Links am Stammtisch saßen die beiden Gendarmen. Rechts zwischen Habergeier und Rotschädel Vinzenz der pensionierte Johann Schreckenschlager. In der eisigen Neonbeleuchtung noch bleicher als sonst, schon grau wie ein Toter. Man hat mich eingesperrt. Begreifen Sie das? Ich habe keinen Mord begangen. Ich habe gebettelt. Und manchmal habe ich auch gestohlen. Das gebe ich zu. Das brave Diebsvolk habe ich bestohlen, das mir die Erde vergällt und den Himmel verfinstert und mir Mauern vor die Ferne baut. Der Matrose versuchte die ganze Zeit, da das Zebra sprach oder nicht sprach, sich einige Töne in das Bewusstsein zu rufen, die zu fordern schienen, dass er sich ihrer entsinne. Die Ferne. Na ja, die Ferne. Ich bin so nebenbei zur See gefahren. Man kann um die Erde ein paar Mal herumfahren, das kann man. Doch an den Horizont gelangt man nie. Die Freiheit. Es geht um die Freiheit. Ich weiß, von der wird viel gesprochen und viel geschrieben. Aber die, die in Zeitungen oder in Reden vorkommt, die meine ich nicht. Die hat mit meiner Freiheit nichts zu tun. Leben, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen, das wäre so deine Freiheit. Ja, die möchte ich auch. Die wäre ungefähr das Paradies. Aber solange du deinen Kadaver auf Erden herumschleppst, einen Kadaver, der fressen möchte und saufen und der zu frieren anfängt, wenn es kalt wird, sehe ich für deine Freiheit schwarz. Maletta hatte das vierte Glas Rotwein geleert. Er erhob sich. Er taumelte gegen den Tisch. Unter den Gummisohlen schwankte der Boden. Zahlen! Du lieber Gott, ich bin wirklich besoffen. Ein Liter Rot macht 30,80. Maletta schob der Kellnerin einen 50er hin und sie gab ihm heraus. Er zwängte sich in den Mantel, verließ das Haus. In Fräulein Jacobis Mansarde brannte das Licht. Er klopfte schwungvoll an und war auch schon eingedrungen und trat vor sie hin, mühsam das Gleichgewicht haltend, die Augen verglast. Ja, was denn? Mir scheint, Sie sind betrunken. Ja, ich bin betrunken. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Na, wenn Sie schon da sind, dann bitte machen Sie mir den Reißverschluss dazu. Wo denn? Ja, da an der Seite. Ich plag mich schon seit einer Viertelstunde. Sie hatte sich schön gemacht, um Silvester zu feiern. Sie stak in einem rosa Abendkleid. Sie hob den nackten Arm, stand da, eine leuchtende Walküre, die ihren Speer schwingt. Dichtes, weizenblondes Lockenhaar sträubte sich in ihrer Achselhöhle. Maletta bückte sich ein wenig nieder und begann an der Schlaufe des Reißverschlusses zu zerren. Zwicken Sie mir nicht die Haut ein. Nein, mir keine Angst, ich passe schon auf. Sie schwitzen ein wenig, mein Fräulein. Ja, schrecklich. Weiß nicht wieso. Hier ist es doch wahrhaftig nicht so warm. Es macht die freudige Erregung und dann dieses festliche Kleid, das innen zu eng ist und stammt wohl noch von ihrem ersten Ball, da sind die Brüste noch unterentwickelt gewesen. Mit einem brutalen Ruck riss er die Schlaufe nach oben. Danke. Ich hasse Sie. Ich hasse Sie. Ich weiß, dass Sie mich hassen. Es ist mir auch recht so. Oder glauben Sie etwa, ich wollte von Ihnen geliebt sein? Na? Da sprang er auf sie los und packte sie und biss auf einmal toll in ihre Lippen. Und nun kam das Blut aus den Lippen gesprungen. Au. Da gelang es ihr, ihn abzuschütteln. Sind Sie verrückt geworden? Man sollte es ja nicht für möglich halten. Nicht so ungut. Es ist doch Silvester. Und zu Silvester darf man sich doch küssen, nicht wahr? Es ist wirklich nur ein Scherz gewesen. Und Maletta stand schon draußen auf dem Gang. Die Lehrerin taucht einen Waschlappen ein. Den presst sie sich inbrünstig an die zerbissenen Lippen, damit sie aufhören zu bluten. Dann geht sie, wie sie es vorgehabt hat, in die Traube. Der Forstadjunkt Strauß begrüßt die Lehrerin. Er lässt seine Goldzähne blitzen. Sie sehen ja wie's Leben aus. Sie haben ja heute Lippen wie die Mangano. Fünf Männer saßen noch immer am Stammtisch beisammen. Sie hatten den alten Schreckenschlager geehrt. Doch um 6:45 steht der Alte unvermittelt auf. Ich werde jetzt heimgehen. Na bleib doch noch. Nein, ich hab genug, ich geh jetzt heim. Ich bin müde. Außerdem wird's mir allmählich zu lebhaft. Na dann geh halt, Alter. Uns ist es noch zu früh, wir bleiben noch. Schon recht, ich find auch allein nach Haus. Dann geht er hinaus. Die Uhr an der Wand zeigt auf etwas nach 6:45. 15 Minuten später krümmt sich Vinzenz Rotschädel plötzlich zusammen und hält sich den Leib. Was ist denn? Bauchweh. Dann springt er auch schon auf und rennt hinaus. 10 Minuten waren vergangen. 15 Minuten waren verstrichen. Und 20 Minuten. Na, mir scheint, der ist in der Bord gefallen. Ich muss da mal nachschauen, was da los ist. Kommst mit, schon da, ich halte die Nasen zu. Ja, sag du mir, was soll denn ich dabei? Na, ich hab mir nur gedacht. Ich kann ihm nicht helfen bei seinem Geschäft. Ich geh mit. Na, dann komm, Schober. Sie traten in den Gang. Habergeier und der Hilfsgendarm Schober. Ein Dutzend Personen belagerte schon die Aborttür. Geht's weg da? Geht's auf den Hof? Da ist ein zweites Häusl. Rotschädel! Hallo, du! Was treibst du denn so lang? Ist das schlecht, was? Ein Redlauter, man hört ja nix. Ah, Bauchweh. Hör zu, wir warten auf dich. Aber dummel dich. Du Raster, sind ja die Leute schon angestellt. Also wir warten auf dich. Er wird gleich fertig sein. Er wird gleich rauskommen. Um diese Zeit stand der Matrose draußen am Berghang. Dann ist er schlafen gegangen, hat noch kurz einen Blick in die Stube getan und hat dort das Zebra neben dem Herd liegen sehen. Als die Uhr 7:30 geschlagen hatte, stand Rotschädel Vinzenz ganz plötzlich wieder am Stammtisch, klappte die Hacken zusammen und reckte die Hand hoch. Hell! Hell! Ist narrisch geworden? Ja, so ein Bauchweh nimmt her. Und ob. Komm, Rotschädel, setz dich nicht und stärk dich. Und jetzt lassen wir die Uhr ein wenig zurückgehen. Um 6:45 hat Johann Schreckenschlager die Traube verlassen. Und 15 Minuten später, also um 7, wird er am südlichen Ausgang des Dorfes noch einmal gesehen. Seine Schritte hallten auf der gefrorenen Straße. Und dann rief Gottes Stimme. Sie schallte von links aus der Unsichtbarkeit, in der sich der Ziegelofen verbarg. Schreckenschlager! Her? Komm her da, Schreckenschlager! Jawohl! Die Straße verlassend stieg er die Böschung hinab und stolperte quer durch das Brachland, quer durch den Nebel, der Stimme, die ihn gerufen hatte, entgegen. Und plötzlich ragte der Schatten Gottes vor ihm, reckte zwei drohende Arme ins Mondlicht empor. Aha. So siehst du aus. Er hat noch ein Sausen gehört. Er hat noch ein Eisen im Mondlicht aufblitzen sehen. Und dann sah er nichts mehr. Und hörte auch nichts mehr. Und gegen 5 begann der Schnee auf Schreckenschlager zu fallen. Das war der zweite Schlag. Und diesmal war es Mord. Wachtmeister Habicht stellte es fest, und auch der Inspektor des Landesgendarmeriekommandos stellte es fest. Die Beamten fuhren mit Wachtmeister Habicht zum Tatort. Der Polizeiarzt war bereits zur Stelle. Unter Aufsicht des Arztes packten die Beamten Schreckenschlager wie einen Sack an seinen Kleidern und wälzten ihn behutsam auf den Rücken. Ein roter Krater gähnte zu ihnen empor. Mit unvorstellbarer Wucht hatte die scharf geschliffene Waffe das Stirnbein zertrümmert. Kampf hat keiner stattgefunden. Der Körper des Toten weist keine Verletzungen auf, Herr Inspektor. Also kein Raubmord. Und Doktor, was schätzen Sie um welche Zeit? 11 bis 12 Stunden sind's auf jeden Fall her. Ich kann's nicht glauben, dass er einen Feind gehabt hat. Er ist mit jedermann Freund gewesen. Da hat er nie gewusst, woran er ist. Wer wohnt dort oben? Ein ehemaliger Matrose. Johann Unfreund heißt er. Ich glaube, Herr Inspektor, es wäre sehr wichtig, diesen Menschen dort oben unter die Lupe zu nehmen. Der Matrose war wieder einmal an das Fenster getreten und sah nun Habicht mit dem Inspektor den Berg heraufklettern. Und zwar direkt auf seine Tür zu. Avanti, der Feind ist im Land. Hinauf da, dort oben ist Heu, versteck dich drunter. Aber fang mir nicht zu niesen an. Der Sträfling kletterte schlotternd die Leiter empor, und da klopften draußen auch schon die Gendarmen. Der Matrose tat zuerst einmal die Leiter weg. Dann beseitigte er die Decken und Säcke, auf denen sein Gast geschlafen hatte. Dann öffnete er die Tür. Was ist denn los?